Das astrale Gegenteil dieser Nervenstränge sind die feinen Kanäle oder Energieflüsse in der Wirbelsäule des Astralkörpers, des Linga Sarira, des Sahu, der Tarnkappe Siegfrieds. Es sind die Nadis, Ida, Pingala und Susumna, die wichtigsten dieser drei. In der heiligen symbolischen Geografie Indiens bedeuten dies die Flüsse Ganges, Yumna und Swarasati. Letzterer, der unsichtbare Fluss, der vom Kopfe Shivas herabkommt, der mit der Göttin Parvati auf dem Gipfel des Berges Kaila vermählt ist, das sichtbare Gegenteil des geistigen Berges Meru. Sie verbinden sich im Sangham, dem Zusammenfluss der Stadt Allahabad, in der Nähe von Benares. Im Astralkörper des Mannes findet der Zusammenfluss der drei Nadis in dem unsichtbaren Gegenteil des Sonnenplexus im Chakra Manipura statt. In der nordisch-hyperboreischen Symbolik sind die drei Nadis die drei Nornen, die drei Mütter des Schicksals. Für jede von ihnen ist eine Rune vorhanden. Die Nornen weben die verschiedenen Körper des runischen Helden, des Wotan-Kriegers, der in Valhalla wieder auferstehen wird. Die Tunika aus Neso, aus heißem Feuer, aus roter Vraya. Für die eingeweihte Frau, die Jungfrau der schwarzen Sonne, die odinsche Priesterin, ist es der Brautschleier. Einige Lernbegierige des Raya-Yoga wollten in Kundalini die Schlange Vovre erkennen, die sich in den Wurzeln des Weltenbaumes des Vagusnerven einrollt. Aus Unkenntnis der nordisch-polaren Symbolik verfallen sie diesem Irrtum. Denn der Vagusnerv ist die Verdichtung eines anderen hyperboreischen Organs in der irdischen organischen Materie, das die Siddhas auf den verschiedenen Ebenen und Welten der Energieschwingungen des demiurgischen Erlöschens zu wiederholen pflegen, durch das sie bei ihrem Eintritt oder Krieg treten, es könnte das Drachenauge sein. Zwischen 1914 und 1918, während des Ersten Weltkrieges, in der großen Krise des Kali-Yuga oder Wolfszeit, ereignete sich ein Umsturz im Sympathikussystem der arischen Völker. Dies machte die Ankunft des Avatar, Hitler, möglich, als Vorahnung des künftigen Kalki. Einige Lernbegierige jener Zeit, unter ihnen Professor von Sänger, behaupteten, dass im nordischen Menschen eine zusätzliche nervliche Verzweigung vorhanden ist, die ihn befähigen, sich wieder mit der göttlichen Welt zu identifizieren. Ich würde sagen, um herauszutreten und hinüber, jenseits der archetypischen Welt des einen, des Demiurgen Jehova zu gehen. Diese Verzweigung oder dieses Organ findet man nicht bei den farbigen Rassen und es gestattet dem Arier, die Wirklichkeit in einer göttlichen Projektion und Perspektive zu sehen. Hitler macht vollen Gebrauch von dieser Möglichkeit, die bei anderen nur versteckt vorhanden ist. Damit wird ein grundlegender Unterschied zwischen den Rassen deutlich, sodass man verstehen kann, was der Versuch, die weißen Völker zu bastardieren, bedeutet. Eine Maßnahme, die seit 1945 verstärkt durchgeführt wird. Der teuflische Plan geht dahin, das Monster Neandertaler vom Neuen zu schaffen. Hag'al, beschütze die Mitte der Welt in dir selbst und du wirst der Herr des Universums sein. Vier sind die Wohnsitze, die das Gebiet des Baumes Yggdrasil umfasst. Wotan organisiert und verbindet sie, in ihnen lebt er. Erster Wohnsitz, Asgard, das Heim der Asen. Zweiter Wohnsitz, Valhalla, der Versammlungssaal der Helden und der Walküren Wotans. Dritter Wohnsitz, das Waldheim, heiliger Hain der Göttin Frigga. Vierter Wohnsitz, Trudvang, die Wohnung des Gottes Donar Thor. Die Welten der Steineiche Yggdrasil sind fünf. Erstens Asgard, das Reich der Götter. Zweitens Tursenheim, das Heim der Riesen. Drittens Nebelheim, der Totenraum. Viertens Muspelheim, die Herrschaft des Feuers. Fünftens Midgard, das Reich der nordischen Völker, sein Imperium. Wotan ist es, der die Dichter und Helden leitet. Ich fühle es, während ich schreibe. Er ist es, der meine Schritte von Jugend auf führte, seit ich in den Anden meiner Heimat die Riesen gesehen hatte. Sein goldener Thron in Valhalla ist Lizjaf. Sein Kopf trägt den Helm mit zwei Adlerflügeln, der goldene Strahlen aussendet. Sein blauer Umhang ist der hyperboreische Himmel, die Farbe des Gottes Krishna. Seine linke Hand hält die Lanze, während die rechte Hand das Schwert umfasst. Als Führer im Kampf erringt er den Sieg. Er ist der Gott der Runen, der Voraussagen der Zukunft. Wer die Runen fragt, erhält Antwort von Wotan. Sein Pferd hat 8 Beine und heißt Sleipnir. Über seinem Kopf fliegen 2 Raben. Vor seinen Füßen laufen 2 Wölfe. Genau wie Apollo ist Wotan ein Gottwolf. Die Eingeweihten der SS, die Helden Wotans, sind heute auch Wölfe. Siegfried war ein Wölfling und stammte von Wotan ab, wie die Frankenkönige, wie Hengist und Horsa, die England eroberten, und wie Friedrich Rotbart, dem 2 Raben dienen, Hugin und Munin, während er im Kyffhauser Berg schläft. Hitler ist ein Avatar Wotans, ein antarktischer Wolf. Wotan lebt ewig in der Erinnerung seiner Krieger und seines hyperboreischen Volkes, wie der unermüdliche Jäger in den Eichen- und Eschenwäldern. Seine Gemahlin Frigga, die auch Berchta, die Leuchtende, heißt, wegen ihrer goldenen Haartracht, ist die Bewahrerin des Jungfrauenbrunnens und der Unsterblichkeit. Sie spendet die ewige Jugend und hat sie den Führer geweiht. In ihrem Gürtel trägt sie die Schlüssel, die die Türen der gleichzeitigen Welten öffnet. In Reichweite befindet sich ihr Spinnrad. Damit webt sie den Astralkörper der Helden im Orden Wotans, die Tunika aus Neso, die Tarnkappe Siegfrieds, die unsichtbar macht und es ermöglicht, von einer Welt in die andere zu gehen und in allen zur gleichen Zeit zu leben. Wotan, Frigga und Thor bedeuten auch Ida, Pingala und Susumna. Sie sind somit die Säule, die das Universum stützen, den nordisch-hyperboreischen Baum Yrmansul. Die Energien fließen diesem von Wotans Runen zu. Ir und Mann, Irmin, Irman, Armin, bedeuten auch Hermann und Arminius, der Cheruskerfürst, der die Römer im Teutoburger Wald geschlagen hat. Die Macht und den Sieg hatte er Wotan geweiht. Von Wotan erhielt Hitler auch die Anweisungen, den großen Krieg auf mythische Weise zu führen, die Spannungen der Seele auf höchste Werte zu erhöhen, den Feind für alle Zeiten zu entlarven und in der Niederlage zu siegen. Von Wotan, seinem Vater. Trost empfing er von Frigga, seiner Mutter. Sie stärkt ihn und übergibt ihm die ewige Jugend, denn sie wartete auf ihn beim Jungfrauenbrunnen in Waldheim, in den Wäldern Asgards, in den Oasen der Antarktis.